Hey, hier ist Jay Brooks, ihr hört das Wölfe Radio. Wölfe Radio, der VfL Podcast mit Lenny Nero. Dort 3-1, schöner kann man das nicht spielen. Still Rugby, 2-0 in the complete defense. Hallo liebe Freunde des Wölfe Radio, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe. Ja, in Gladbach massivst vergeigt, dazu ein sicher geglaubtes Spiel gegen Freiburg aus der Hand noch gegeben. Darüber wird zu reden sein und das mache ich hier an meiner Seite mit Wolfsblock-User Timo. Und dann schauen wir auf das Spiel gegen Schalke, was jetzt so für so ein Endspiel taugen dürfte um Europa. Und darüber spreche ich mit meinem Schalke-Experten hier im Wölfe Radio, Raphael Wieswig. Was soll der Mist? Und wir werden natürlich heute einiges aufarbeiten hier im Wölferadio. Wir haben zwei Spiele zu besprechen, das Spiel gegen Gladbach, das Spiel gegen Freiburg und dann ja auch natürlich den Ausblick auf das Spiel gegen Schalke. Und das tue ich natürlich nicht alleine, wenn ich sage wir, sondern habe einen Gast hier mit dabei und das ist Wolfsblock-User Timo. Grüß dich. Schönen guten Abend, Lenny. Ja, schön, dass du mal wieder dabei bist, um in dieser nicht ganz einfachen Situation, das zumindest nach dem Spiel gegen Gladbach, dann hier das Ganze mit mir analysieren zu dürfen. Bevor wir loslegen, müssen wir aber einen ganz, ganz, ganz großen Glückwunsch loswerden, und zwar an unsere Wölfinnen. Die Frauen des VfL Wolfsburg sind bekanntermaßen deutscher Meister geworden, zum vierten Mal in Folge. Herzlichen Glückwunsch und ich glaube, Timo, da schließt du dich an. Ja, absolut. Also ich habe mir das Spiel, das entscheidende Spiel vorhin auch nochmal komplett ansehen können auf Eurosport und auch die Reporter sind ja eigentlich auch kaum aus dem Schwärmen rausgekommen. Ich glaube, ein Torverhältnis von plus 80 oder so wurde dann am Ende gestellt und das ist natürlich schon eine klasse Leistung, was die auch heute wieder gezeigt haben. Wahnsinn. Also sowas von dominant, da hatte Freiburg eigentlich keine Chance. Ja, konkurrenzlos, noch ohne Niederlage. Also das ist natürlich insgesamt eine Wahnsinnsleistung, die der VfL, unsere Mädels da abgeliefert haben. Und insofern nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch vom Wölfe-Radio-Team und allem drumherum. Glaube ich, da kann man sich hier in dieser Stadt anschließen. Tolle Geschichte. Und ja, man hat ja auch noch die Chance aufs Double und auch die Sache in der Champions League ist ja auch noch nicht vom Tisch, sagen wir es mal so. Also da könnte noch eine goldene Saison draus werden, trotz der Umstände mit Corona. Also nochmal alles Gute und feiert schön, insofern ihr könnt. Aber ich glaube, das sollte nicht so das Problem sein. Tja, und dann, lieber Timo, müssen wir leider auch schon zu Dingen kommen, die nicht so positiv sind. Und wer könnte das besser beschreiben als, ja, die Kollegen Malte und André von Wölfe Radio Arena Live. Die haben sich gestern beziehungsweise am Dienstag das Spiel ja angucken dürfen, wie viele auch, und durften es auch kommentieren. Und hier hören wir mal rein in das 0:2. Querschlag im Strafraum von Klaus geklärt, aber Gladbacher greifen weiter an. Nächster Ball in den Strafraum, Kopfball. Und da wird er beigespielt zu Hofmann. 2:0 für Borussia Mönchengladbach. Wieder nicht optimal verteidigt von den Wölfen. Kommen den Ball da nicht weg. Mehrere Situationen, wo man irgendwie halb dran ist am Ball, aber dann bleibt er halt bei den Fohlen. Und dann ja, kommt es zu ein, zwei Querschlägern. Wirklich richtig geklärt, nicht konsequent genug geklärt. Und so steht es hier 2:0 für Borussia Mönchengladbach. Ja, da kam so ein bisschen draus, Timo, beim 0:2, so ein bisschen alles zusammen, was für mich in diesem Spiel nicht gepasst hat beim VfL. Und das sind so Sachen, die man dann tatsächlich auch mal ja, durchaus analysieren kann. Also gerade bei dem 2:0, wo man Gladbach mehrfach in dieser Situation den Ball wieder schenkt, beziehungsweise den Ball verliert an die Gladbacher und die irgendwann so lange weiterspielen, bis einer frei ist und der die Kugel dann quasi ins leere Tor schiebt. Was sagst du denn allgemein zur Leistung des VfL gegen Gladbach? Ja, ich glaube, dass viele das auch ähnlich sehen werden, wenn man sagt, dass es wahrscheinlich so eher die schlechteste oder eine der schlechtesten Leistungen dieser Saison war, weil man einfach optisch wirklich auch kaum was entgegensetzen konnte. Man hatte einfach vorne keine zwingende Chance eigentlich, an die ich mich jetzt so richtig erinnern kann und hat halt hinten dann auch, ich sag mal, zwei Böcke abgeschossen. Gut, das 2:0 fand ich jetzt, war dann am Ende auch einfach sehr gut gespielt, so, das ist dann schwer zu verteidigen, aber gerade das erste und das dritte Tor, das ja, das hat schon ein bisschen wehgetan. Das war einfach wieder gut angefangen, die ersten 10 Minuten, und dann ging es halt rapide bergab. Wo siehst du die Gründe für die Niederlage? Ich habe ja auch so meine Theorie, aber wollte natürlich erstmal fragen, was ist denn deine in dem Zusammenhang? Ja, man kann vieles sicherlich anführen. Ich glaube, dass die Situation, auch wenn das vielleicht nach außen hin nicht immer so klar wird, auch für die Spieler sicherlich auch nicht so einfach ist, dass man relativ viele Spiele doch auch haben muss. Und natürlich geht es um viel, für viele Mannschaften, für uns ja eigentlich nur im positiven Sinne, für andere, die haben ja noch andere Probleme. Und die Spieler sind natürlich auch häufig, sage ich mal, wohl auch bei den Familien so ein bisschen länger getrennt und so weiter. Und ich glaube, dass es vielleicht ein bisschen schwerfällt, sich dann hundertprozentig auch immer zu fokussieren und vor allem dann auch wieder aufzuwappeln, gerade wenn man dann so ein blödes Tor bekommt wie beim 1-0, wo unser Freund Brooks auch nicht so gut aussah, muss man ja dazu sagen. Obwohl es natürlich nicht alleine seine Schuld ist, dass wir verloren haben. Und ja, ich glaube, dass man einfach am Anfang viel versucht hat und blöde Tore kassiert haben, und da kommst du in Gladbach, glaube ich, auch nicht mehr zurück. Wir kommen da später noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen, aber glaubst du, dass das Spiel gegen Freiburg, also auch vor allen Dingen der Spielverlauf, der ja durchaus auch unglücklich war für den VfL, dass das für das Spiel gegen Gladbach Spuren hinterlassen hat? Also, dass man das noch im Kopf drin hatte, mental dann nicht so frisch war wegen dieses Unentschiedens? Ja gut, also wenn ich jetzt Spieler wäre und ich würde mich in die Lage hineinversetzen müssen, dann würde ich ja eigentlich mit einem ganz guten Gefühl, denke ich, doch aus diesem Freiburg-Spiel rausgehen, weil man ja eigentlich gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gespielt hat. Man hat im Prinzip, sage ich mal, 4 Tore relativ schnell erzielt, was natürlich durch die ein bisschen unglücklich gefallen sind. Einmal an die Hand angeköpft kann ich zählen. Gut, das eine haben wir dann durch den Elfmeter ja wiederbekommen quasi. Aber eigentlich hätte man mit einem guten Gefühl nach Gladbach fahren müssen. Und ja, deswegen kann ich eigentlich nicht denken, dass es jetzt an dem Freiburg-Spiel lag, dass man so schlecht in Gladbach gespielt hat. Ich habe mal natürlich ein bisschen quer geguckt, was auch, sag ich mal, so geschrieben worden ist, quer durch die Bank, sei es jetzt Voiceblog, sei es jetzt in den sozialen Netzwerken. Und da sind mehrere Punkte angeführt worden für die Niederlage in Gladbach. Und die können wir mal im Einzelnen durchgehen. Und das fängt bei Punkt 1 an, der Aufstellung. Ist massiv kritisiert worden, diese Aufstellung. Oliver Glasner hat gesagt, er hat das gemacht, um da auch frische Kräfte reinzubekommen. Aber man hat sozusagen, ich will nicht sagen, er hat nicht das System geändert von einer, sagen wir mal, Doppel-6 im Sinne von Schlager und Arnold zu Arnold Gerhard, Schlager weiter nach vorne gezogen, Klaus und Viktor gebracht und Renato Steffen, der eigentlich mit unser gefährlichster Offensivspieler gewesen ist in den vergangenen Wochen, hinten als linken Verteidiger eingesetzt. Das wurde als einer der Gründe ausgemacht. Die Aufstellung, die Oliver Glasner dann gewählt hat, warum wir das Spiel auch verloren haben, weil insbesondere Spieler wie Viktor und Klaus nicht in der Form sind, offensiv massiv Akzente zu setzen. Wie bewertest du das? Ja, ich fand es auf jeden Fall auch komisch, dass Steffen hinten links gespielt hat. Ich meine, er hat ja schon einige Spiele auch in der vergangenen Saison auch in der Außendefensive quasi gespielt, hat das ja im Prinzip auch gut gemacht. Aber natürlich, da haben wir uns natürlich massiv eigentlich vorne auch einer echten Waffe, hätte ich jetzt fast gesagt, beraubt. Das habe ich auch nicht verstanden. Da hätte ich vielleicht eher einen Gerhard dahin hingezogen, der diese Position ja auch schon gespielt hat. Und er zumindest bisher ja noch nicht zeigen konnte aufgrund seiner Verletzung, dass er vorne was machen kann. Also die beiden hätte ich zumindest dahingehend in der Position getauscht. Und ja gut, dass jetzt Klaus und Viktor gespielt haben, ich meine, man muss rotieren. Und im Prinzip, wir haben einen großen Kader, da muss jeder auch in der Lage sein zu spielen, der Mannschaft zu helfen. Und es lag jetzt auch nicht an Klaus oder Viktor, dass wir da verloren haben. Es hat keiner hat gut gespielt, also weder ein Arnold hat gut gespielt, noch ein Schlager, noch ein Weghorst, das waren alle einfach nicht gut, und deswegen kann man jetzt nicht sagen, der oder einzelne Spieler hat jetzt da, sagen wir mal, trägt da Mitschuld oder eine hohe Schuld dran, aber tatsächlich, also Gerhard und Steffen hätte ich getauscht und einfach irgendwen anders nach links hinten gestellt. Ne? Ich meine, wir haben auch, glaube ich, den einen oder anderen auf der Bank gehabt, der da auch hätte spielen können. Der zweite Punkt, der ja, ich sag mal, kritisiert worden ist, beziehungsweise der ja dann auch offensichtlich gewesen ist, dass der Matchplan, der sich überlegt worden ist, mit, ja, ich sag mal, dem vorgezogenen Schlager auf der 10 und ja, mit dieser, ich sag mal, mit diesen zwei Dreierketten, die dann massiv das Pressing einleiten sollten. Also der Matchplan war offensichtlich, über Schlager auf der Position den, ja, Ballverlust zu erzwingen bei den Gladbachern, dann steil zu spielen auf Victor oder Klaus, um die Geschwindigkeit zu haben. Also es sind ja die Spieler, die man auch dann steil schicken kann, während ja so Brekalo eher so ein Spieler ist, der ja eins gegen eins gehen kann, der da so sich eher zwischen den Ketten agiert. Und dass dieser Plan mit den zwei Dreierketten, die massiv da vorne auch angegriffen haben, ja, einfach überspielt werden konnte, beziehungsweise Rose konnte das sehr, sehr schnell analysieren, oder die Gladbacher Mannschaft an sich. Und dann ging es einen Ball über die drei Ketten rüber und dann gab es einen Steilpass und dann waren die Gladbacher vorne durch. Wie bewertest du denn den Matchplan? Ja gut, also ich finde immer, ob jetzt ein zentraler Mittelfeldspieler auf der 8 spielt oder auf der 10 spielt oder auf der 8 oder auf der 6, ich glaube, das ist dann während des Spielverlaufs ist dann eigentlich Peng, sage ich jetzt mal. Und Schlager ist ja auch deshalb durch gute Leistungen aufgefallen, ähnlich wie Arnold, weil sie eben auch, ich sag mal, teilweise fast als Zehner auch agiert haben, gute Pässe gespielt haben, eröffnende Pässe. Da sehe ich jetzt den Fehler nicht. Was natürlich, wo du natürlich recht hast, ist, dass einfach schon aufgefallen ist, dass durch einen langen Ball, egal ob hoch oder flach gekommen, die Abwehr hinten echt gebrannt hat teilweise, auch unsere Innenverteidigung gefühlt. Das sah einfach nicht souverän aus, ne, muss man sagen. Und das hat mich verwundert, weil das war eigentlich bisher jetzt nicht unbedingt unsere Schwäche. So hatte ich das Gefühl. Ich meine, wir standen ja eigentlich ganz gut. Und da hatte man wirklich das Gefühl, ein langer Pass durch die erste Kette sozusagen. Und auf einmal standen dann zwei Gladbacher gegen zwei von unseren Verteidigern. Und das ist natürlich schon ein schlechtes Zeichen. Ein weiterer Punkt, der angeführt wurde und den ich jetzt auch gerne mal so zur Diskussion stellen würde: Hast du das Gefühl, unsere Mannschaft spielt mit letztem Einsatz um Europa? Also, dass man wirklich noch was erreichen kann? Also, Stichwort, haben da alle das rausgeholt, was man eigentlich da bringen muss in so einer Situation? Also, gerade auch in Gladbach? Nee, muss ich. Also, ich bin jemand, der eigentlich immer positiv alles sieht und auch die Mannschaft auch lobt und auch Verständnis vielleicht äußert, wenn mal bestimmte Sachen nicht laufen. Aber man muss schon sagen, dass man zu keinem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass jeder einzelne Spieler oder zumindest eine Mehrheit der Spieler sich auch nochmal in diese Zweikämpfe reinwirft, sage ich jetzt mal. Und da schließt sich vielleicht wieder so ein bisschen der Kreis, also dass man mal so ein Zeichen, dass, wie man so schön sagt, mal einen nicht auf die Knochen, das kann ich überhaupt nicht haben, aber mal einen so ein bisschen wegtackelt oder so, das kam halt gar nicht vor. Und dann wieder mit Blick auf Freiburg, ich meine, Freiburg hat gegen uns zeitweise 3-0 zurückgelegen, dann 2-0 und die haben sicherlich psychologisch wertvoll, wie man so schön sagt, dann vor der Halbzeit noch den Anschlusstreffer erzielt. Aber trotzdem habe ich schon eigentlich das Grundvertrauen in die Mannschaft gehabt, dass man mit einem Anschlusstreffer das Spiel nochmal offen gestalten kann. Aber man hat tatsächlich auch nach der Halbzeit nicht das Gefühl gehabt, so, jetzt machen wir nochmal 10 Minuten, versuchen nochmal auf dieses Tor zu gehen und wenn es dann nicht klappt, okay. Aber das Gefühl hatte ich tatsächlich nicht. Das muss ich auch sagen. Und es gab ja vorher auch noch ein kurzes Interview mit Marcel Schäfer auf YouTube, wo er auch gesagt hat, ja, wenn wir alles reinhauen, wenn wir den Fokus und so weiter, was man dann halt auch immer so sagt, ne? Wenn man das sozusagen abruft, dann haben wir auch eine Chance. Und da hat er auch recht, aber wir haben es halt nicht auf den Platz gebracht, muss man einfach so sagen. Und das ist natürlich sehr, sehr bitter in so einem wichtigen Spiel. Ich meine, es waren zu dem Zeitpunkt, ich sag mal, zwei Spiele, jetzt haben wir noch ein Spiel. Und naja, gut, gegen Bayern spielen wir ja auch noch. Ja, das war so ein bisschen Augenzwinkern, ne, mit einem Spiel. Ich meine, klar, kann man auch sagen, die Bayern sind eh durch und das wäre auch nicht das erste Mal, dass die Bayern vielleicht nach einer Meisterschaft dann mal so ein bisschen, ich sag mal, nicht komplett Vollgas geben, aber das reicht wahrscheinlich immer noch für einen lockeren 2-0-Sieg gegen uns. Von daher muss einfach alles auf diese Schaltgespiel gesetzt werden, weil ich glaube, keiner rechnet damit, dass wir gegen München was holen. Und das ist jetzt natürlich entscheidend, dass die Mannschaft dann wieder alles raushaut. Ja, ein bisschen dumm, dass man sich da in die Situation gebracht hat. Weitere Absolut, Punkte, ja, die noch zu lesen waren, ist die fehlende Kreativität. Also, dass gerade wenn der Spielverlauf so doof ist, wie er in Gladbach auch gewesen ist, und dass man dann, sag ich mal, wie man schon öfter in dieser Saison gemerkt hat, es fehlt an Kreativität, sich dann Chancen rauszuspielen, dann ist das ein Punkt, der ja doch auch besorgnisvoll stimmt, jedenfalls mich, weil das ist ja so ein Punkt, der immer wiederkehrt. Ja, also das zieht sich ja auch gefühlt schon so ein bisschen durch die Saison, dass man schon von Anfang an so das Gefühl hatte, dass wir uns einfach nicht so super viele Chancen insgesamt rausspielen. Ne? Also rein optisch, und ich glaube auch die Zahlen belegen das auch, dass wir jetzt nicht die Mannschaft sind, die die meisten hochkarätigen Chancen sich herausspielt. Und das, obwohl wir ja eigentlich mit einem Umschaltspiel agieren wollen, was ja eigentlich eher dafür spricht, dass man die Gegner so ein bisschen kommen lässt und dann umschaltet, um sich dann auch über Überzahl gute Chancen herausspielt zu spielen. Das gelingt uns, finde ich, in dieser Saison noch nicht so konstant. Und wenn man dann natürlich auch noch teilweise Chancenverwertungen hat, die jenseits von Gut und Böse ja in manchen Spielen sind, dann braucht man sich natürlich auch nicht wundern, wenn man viele Spiele einfach nicht gewinnt. So. Und das ist natürlich auch gegen Gladbach massiv aufgefallen. Die haben jetzt auch nicht da, ich sag mal, die haben jetzt auch nicht nach vorne super kreativ dann gespielt und so, ich sag mal, à la Dortmund oder sowas. Das habe ich jetzt bei Gladbach auch nicht gesehen. Aber da war schon so, dass vorne der ein oder andere Spieler einfach auch das bessere Auge auch teilweise für den Mitspieler hat. Ne? Also ich glaube, das 2-0 war das, glaube ich, wo halt dieser hohe Ball kommt. Und ich glaube, Ginter ist das, der dann mit einem Kontakt den Ball fast blind eigentlich nach links legt. Dann ist der Hofmann, war es, glaube ich, ist dann da. Und das haben wir bei uns tatsächlich selten. Also wenn wir Tore erzielen, dann häufig so nach Flanken, ne? nach flachen oder halbhohen Flanken, wo Raut dann abnimmt. Und der hat natürlich auch keine Bälle bekommen, weil Flanken natürlich auch abgefangen werden. Dann sieht es natürlich düster aus. Ich glaube, das ist so einer der Hauptgründe, Gladbach hat so gespielt, wie Glasner gegen Rose gerne spielen wollte. So, und das ist in die Hose gegangen, insbesondere, und da kommen wir zu den anderen beiden Punkten, die ich hier noch auf der Liste habe, aufgrund dessen, dass auch dann von der Bank nichts gekommen ist, um das Spiel dann nochmal zu wenden. Das spricht auch nicht insbesondere dann, sag ich mal, wenn es dann schon bei den 11 nicht läuft, die auf dem Platz stehen, dann wenn da 5 neue reinkommen, dass dann auch wenig bewirkt werden kann, sagen wir es mal so. Und auch ein bisschen spät gewechselt, ne, fand ich. Also, ja, das ist ja auch das. Der bei so einem Ergebnis und so einem Spielverlauf, da hätte ich ehrlicherweise den Ginzek oder so schon mal ein bisschen eher gebracht, das muss man sagen. Ja, man hätte ja auch zum Beispiel zur Halbzeit dann auch schon wechseln können, gerade wenn du da 2-0 hinten liegst. Also was soll da jetzt dann Anführungsstrichen noch passieren? Also da ist jetzt, haben sich ja die ersten 11 nicht besonders gut hervorgetan. Aber gut, das ist dann auch mal eine Frage vielleicht von Belastungssteuerung oder von anderen Geschichten, die da eine Rolle spielen, warum das dann nicht gemacht wird. Ein weiterer Punkt und natürlich einer der Hauptgründe, warum man so ein Spiel verliert, klar, ohne Fehler fallen keine Tore, aber die individuellen Fehler, die da gemacht worden sind, insbesondere, und da war der Deckel natürlich dann drauf, bei dem 3-0, der Gladbacher mit dem entsprechenden Fehler vorneweg, das hören wir uns auch nochmal an, leider, bei Wölfe Radio Arena Live, wie das geklungen hat. Pressing eben hat man ein bisschen abgewartet, dass die Gladbacher kommen, aber Felix Klaus scheint auch alle zu sein. Viel gespannt. Der nächste Fehlpass von Brooks wird dann auch, kann man froh sein, dass es nicht direkt durchgeht. Aber jetzt ist er aber doch auf der rechten Seite bei Traoré, das ist im Strafraum in die Mitte zu Stinde. Stinde schießt Tor. Und damit dürfte die Messe hier in der 65. Minute gelesen sein. Katastrophaler Fehlpass. Und die Gladbacher kalt, effizient, so wie es eigentlich vom VfL uns gewünscht hätten. Ja, Timo, du hast ihn schon mal angesprochen vorhin, den Kollegen Jay Brooks, der ja, sich gegen Freiburg schon und jetzt schon wieder gegen Mönchengladbach mit so einem entscheidenden Fehler hervorgetan hat. Ich frage jetzt mal ganz direkt, braucht der Junge eine Pause? Ja, also ganz ehrlich muss man sagen, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass er schwimmt so und das einfach unglücklich aussieht. Wie gesagt, ich bin jetzt keiner, der hier irgendwie so gerne solche so Spieler an die Wand nagelt. Das soll er auch nicht persönlich nehmen. Keiner macht Fehler mit Absicht, aber es sieht halt einfach auch unglücklich aus. Ich glaube, gegen Freiburg, da drückt er sich irgendwie beim 2-1 weg, so, bei dem 1-0 bei Gladbach so. Das ist so eine Sache, das musst du eigentlich als Profiverteidiger, dass du lernst ja eigentlich schon in der A-Jugend, was du machen musst, wenn ein Spieler frontal auf dich zuläuft, als Innenverteidiger so. Und dass du dann nicht flink genug bist, um zumindest nochmal das Bein auszufahren und irgendwie den Ball nochmal wegzuspitzeln oder so. Und dann fast umfällst, das. Ich meine, er ist natürlich auch ein bisschen groß und schlaksig, aber wenn er das dann in dem Moment nicht spielen kann und dann der Stürmer zu flink ist, dann muss der Trainer das erkennen und muss sagen, nee, du spielst halt nicht. Und ja, also ich meine, wir haben noch einen anderen Verteidiger auf der Bank. Wir haben noch zwei Verteidiger auf der Bank. Einer, der den Vertrag nicht verlängert bekommt und einer, der offensichtlich gar keine Rolle mehr spielt, mit Marcel Tisserand. Also ich sage mal, mindestens zwei Optionen haben wir. Knoche hat er ja dann auch gebracht für den rotgefährdeten Marin. Aber ja, das muss halt auffallen, ne, einfach. Und in so einem Spiel, da dürfen dir solche Fehler einfach nicht passieren. Also das sind Haarstruck. Und dann auch das Ding beim 3-0, das hat eigentlich für mich so ein bisschen den Vogel abgeschossen. Ich meine, so ein Querpass da in den Halbraum, in den Fuß vom Gladbacher, also da wäre ich am liebsten aufgestanden, also bin ich fast aufgestanden und habe das Lokal dort verlassen, wo ich da geguckt habe, weil das ist einfach bitter so, ne? Das tut einfach weh, sowas zu sehen, irgendwie als Fan. Also, wir stehen ja, oder sagen wir mal, Jay Brooks steht ja schon länger in der Kritik, insbesondere auch von Fanseite. Da ist ja auch das ein oder andere dann auch, ich sag mal, da formuliert worden, dass die Kritiker eben auch noch schon mal angesprochen. Jetzt versetze ich mal aber in die Lage rein von Oliver Glasner. Der hat sich sehr darüber beschwert, dass da Chancen auf dem Silbertablett serviert worden sind gegen Freiburg. So, da kann er ja, weil das ja deutlich war, auf wessen Kappe da mitunter diese Tore gegangen sind. Jetzt hat dann hinterher Jörg Schmadtke gesagt, ja, aber der Jay, da sollte man, oder Jay Brooks, dem sollte man da nicht die Schuld für aufbürden. Gehst du dann als Trainer hin und nimmst ihn trotzdem raus? Ja, am Ende des Tages, der Trainer, und das wird Jürgi auch wissen, am Ende des Tages entscheidet ja der Trainer, wer spielt. Und wenn der Trainer schon, ich sag mal, natürlich wird der Trainer öffentlich keine einzelnen Spiele anzählen, aber wenn er zumindest schon mal öffentlich sagt, naja, wir haben da individuelle Fehler gemacht, und dann kann man sich ja mal denken, wer gemeint ist, dann muss er auch mal sagen, okay, dann spielt jetzt halt einfach mal wer anders. Ich meine, es ist ein Leistungssport, wo es um Leistung geht, und dann muss, das hört sich immer ein bisschen hart an, aber da muss zumindest das Tempo werden, man einfach auch mal ausgetauscht werden, wenn man nicht an seine Leistungsgrenze rankommt. Das macht ja jeder Spieler auch mit. Ich meine, Ricardo, der hat auch teilweise nicht gut gespielt, wurde dann auch rausgenommen. Das betrifft ja alle Spieler. Also, aber hättest du das gemacht? Also jetzt mal ganz ehrlich, hättest du das gemacht als Trainer? Wenn, sag ich mal so, oder spielt da vielleicht die Rolle im Hinterkopf auch, dass du dir dann eine andere Baustelle aufmachst? Wenn du, wenn der Manager sagt, ja, also gut, an dem Spieler liegt es eigentlich nicht, oder da sollte man ihn nicht für an die Wand nageln, und am nächsten Spieltag nimmst du den raus, dann machst du ja vielleicht eine ganz andere Diskussion auf. Ja, aber einen Spieler mal auszuwechseln oder draußen zu lassen, das hat ja nichts mit an die Wandnagel zu tun. Das ist das Normalste der Welt, dass Spieler einfach auch mal auf der Bank sitzen. Und wenn sie halt schlecht spielen, dann muss man erstens als Profi damit auch klarkommen und sagen, okay, ich habe scheiße gespielt, und dann muss ich mich halt wieder neu rankämpfen. Und ich meine, die reden ja auch alle den ganzen lieben langen Tag sicherlich auch mal ein paar Worte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der Glasner den Brooks einfach, wenn er es machen würde, ihn einfach nicht aufstellt, ohne mit ihm ein Wörtchen zu reden. Weil natürlich wird er den, wie es so schön heißt, einen Arm nehmen, würde sagen, Jay, du hast jetzt hier beim letzten Spiel, ne, weißt du selber, wir versuchen jetzt mal was anderes, gib dem Training Gas, und dann bist du am nächsten Spiel wieder dabei. Das ist Profisport. Also da finde ich, da kann man auch nicht sagen, der Manager kann seine Meinung dazu haben, und der Olli kann ja auch mit Jörg zusammen mal Kaffee trinken, und dann können die das ja auch bereden, aber so einen Spieler mal rauszunehmen, das muss passieren. Wie erklärst du dir dann aber solche Aussagen von Wout Weghorst, der nach dem Spiel ja sehr genagelt hat gegen die Mitspieler? Also das ist ja für die Verhältnisse... Auch mit angesprochen. Ja, also das, also nach dem Motto, da war keiner auf dem Platz, der in irgendeiner Form, ja, ich sag mal, die Mentalität oder die Einstellung mitgebracht hat, das war in allem fußballerisch oder allem, was Fußball angeht, zu wenig. Das ist ja... Also jetzt gehen wir mal davon, also zwei Sachen. Wout will immer gewinnen, der ist total ehrgeizig, und der kommt natürlich total emotional aus so einem Spiel raus. Dass man da ein bisschen vielleicht auch mal überzieht, ist, und wenn man einen Tag Abstand, würde man das vielleicht anders bewerten oder anders reden, ist klar. Aber da schwingt ja ein großer Kern mit, vielleicht auch ein Kern Wahrheit aus deiner Sicht. Und wenn ja, warum ist das so in dieser Mannschaft, dass es immer wieder offensichtlich diese Rückschläge gibt, was, ja, ich sag mal, was die Mannschaft bereit ist zu investieren auf dem Platz? Ja, aber ich finde schon, dass die Mannschaft gut, also insgesamt eigentlich finde ich nach wie vor eine vollkommen akzeptable, teilweise eine etwas, ich will nicht sagen eine überdurchschnittliche, ne, aber ich meine, wir können eigentlich wirklich zufrieden sein insgesamt mit dem, wo wir tabellarisch nach wie vor stehen und auch wie die Mannschaft an sich auftritt. Das ist immer, ich meine, wir haben jetzt auch nicht gegen irgendeine Thekentruppe gespielt, sondern wir haben immerhin auch gegen Borussia Mönchengladbach gespielt. Da sind auch welche dabei, die halt auch kicken können. Und ich finde, dass man als Mitspieler, wenn man die gesamte Mannschaft anspricht, wenn natürlich einzelne Spieler, einzelne Mitspieler dort vor den Karren zieht, dann ist was anderes. Aber du musst als Spieler, gerade als, ein, ich sag mal, auch ein Führungsspieler, und Weghorst ist ein Führungsspieler von seiner Art, von seiner Mentalität her, musst du dir das Recht rausnehmen können, in einem Interview zu sagen, wir haben heute scheiße gespielt. Also ist ja so, er hat ja nicht gesagt, dass ich habe heute vorne keine Bälle bekommen und ihr seid alle alles duschen und ich bin der Gott vorne. Das hat er ja dann auch nicht gesagt, sondern er hat einfach nur gesagt, wie es ist. Und das muss drin sein im Profisport. So. Und da müssen wir auch, oder können wir auch froh sein, dass wir in Wolfsburg sind und nicht in München oder in Dortmund. Wenn das ein Spieler sagt, dann ist natürlich die Presse wieder da und wieder übereifrig und sagt, hier, der nagelt seine Jungs an die Wand. Bei uns können wir das auch so ehrlich sagen, kriegt keiner mit und muss vielleicht auch gesagt werden. Und auf der anderen Seite, es heißt immer hier schönreden. Also bei uns redet keiner mehr was schön. Weder der Trainer redet was schön, noch der Sportdirektor, noch der Manager und auch eigentlich kein Spieler. Und das ist auch eigentlich das, was wir sehen wollen. Also aus dem Spiel rauszugehen und zu sagen, wir haben heute scheiße gespielt nach dem 3-0, das muss doch erlaubt sein. Ja, das auf alle Fälle. Und weil dem so ist, muss ich jetzt auch zugeben, dass das, was jetzt folgt, für mich nicht ganz einfach ist, weil es für mich nie erklärbar ist. Ihr wisst ja, Wölfer Radio, werde ich dann auch immer ein bisschen auf die Zahlen schauen oder schaue ich dann auf die Zahlen, die der VfL abgeliefert hat gegen Gladbach. Und wenn man sich das anschaut, Timo, dann muss ich ganz ehrlich sagen, da weiß ich nicht, warum der VfL dieses Spiel verloren hat. Du wirst es mir gleich sagen, warum der VfL trotzdem dieses Spiel verloren hat. Der VfL hat mehr Torschüsse abgegeben, wenn auch nur einen mehr als Borussia Mönchengladbach. Der VfL ist mehr gelaufen als Borussia Mönchengladbach hat verloren, damit die Lenny-Serie gerissen. Der VfL hat eine, ja, für seine Verhältnisse sehr, sehr gute Passquote gehabt von 83%. Deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen, 54%. Und wenn wir auf die einzelnen Spieler schauen, ein Yannick Gerhardt im zentralen Mittelfeld hat keinen Zweikampf verloren. Eine Zweikampfquote von 100%, Passquote von 87. Sein Kollege auf der anderen Seite, Maximilian Arnold, Passquote 89%, 54% Zweikampfquote. Dann schauen wir mal hinten auf die gescholtenen Spieler. Jay Brooks hinten in der Zentrale, 86% Passquote und überragende 75% Zweikampfquote. Und dann Marin Pongracic auf der anderen Seite hat eine etwas schwächere Zweikampfquote, 43%, aber auch immerhin noch 76% Passquote. Wenn man sich das einfach nur mal vor Augen führt, wieso hat der VfL das Spiel verloren? Ja, ich habe ja hier schon mal gesessen und schon mal gesagt, du kannst als Spieler 10 sichere oder 10 gute Pässe spielen, wenn du halt den einen Pass dem Gegner in den Fuß spielst, dann hast du auch noch eine Passquote von 90%, aber du liegst halt trotzdem 1-0 zurück. Und das hat man, finde ich, in dem Spiel gesehen. Also einfach individuelle Fehler. Ja? Auch Arnold teilweise. Also ich meine, es waren immer nur so 1-2 Bälle, die er mal, ich glaube, wo er auf den Ball treten wollte und dann tritt er halt so ein bisschen neben den Ball und dann kommt direkt ein gefährlicher Konter dabei rum. Wenn du sonst alle anderen Bälle an den Mann bringst, aber die Dinge halt nicht, und du hast eine Mannschaft wie Gladbach, die es halt auch, muss man ja auch den Hut vorziehen, sage ich jetzt mal, gnadenlos halt auch ausnutzen kann oder ausnutzt, dann kann man sich das, finde ich, so schon erklären. Also die Zahlen sind immer alle schön und gut, aber am Ende des Tages, man weiß ja selber, musst du Tore schießen. Und oh ja, das ist recht. Ja, letztendlich natürlich, das sage ich ja auch immer, auch wenn das vielleicht der ein oder andere nicht so gerne hört, die Zahlen sind nur ein Teil der Erklärung, ja, was das angeht, weil natürlich kann man daraus nicht einen kompletten Spielverlauf ableiten, aber es gibt Indizien, warum ein Spiel so gelaufen ist. In dem Fall habe ich keine Erklärung, ehrlich gesagt. Ja, die Gladbacher werden einfach dann, die kennen die Zahlen ja wahrscheinlich auch und die werden dann sagen, ja, wir haben einfach effizient gespielt. Und ich meine, wir hatten solche Spiele ja auch schon, ne, wo wir uns auch gefragt haben, ey, warum haben wir das Spiel denn überhaupt gewonnen? Wir haben grottoide Zweikampfwerte, Pässe sind nicht angekommen und trotzdem hast du irgendwie das Ding 1-0 über die Linie geschoben. Ich meine, so ist das nun mal im Fußball und da kann man nicht einfach sagen, mehr laufen, gleich Sieg, obwohl das natürlich häufig dann zumindest. Oh, das werden wir noch sehen, aber ob das so ist. Also ich habe ja die Infos dann noch am Laufen und ich werde das alles zusammenzählen. Ungefähr, wie es ausgehen wird am Ende der Saison. Am Ende der Saison werde ich dann mal gucken, wie das dann tatsächlich ist, ob das einen Zusammenhang gibt. Also in der vergangenen Saison war es sehr deutlich zu erkennen. Ich glaube, da hat der VfL in 90% der Fälle dann tatsächlich nicht verloren oder gewonnen, wenn er mehr gelaufen ist als der Gegner. Und das ist schon sehr, sehr signifikant, möchte ich mal sagen, wenn dem so ist. Aber wir werden das abwarten. Ich nehme das natürlich nicht vorweg, beziehungsweise jetzt schon am 32. Spieltag, macht das dann zum Ende der Saison. Ja, ich würde sagen, Gladbach-Spiel müssen wir an dieser Stelle dann mal abhaken. Dann hören wir uns dann nochmal an, wie das Spiel ja dann gegen Freiburg gelaufen ist. im Blickpunkt. Vielleicht jetzt mit Maximilian Arnold, der Vorbewegung im Schick Renato Steffen im 16er schlägt. Schön zurück auf Wortwinkel. Ja, und Tor! Jawohl. Das ist ja ein super Angriff gewesen, das VfL Wolfsburg. Toller Pass da von Maximilian Arnold. Dann wird der Ball quergelegt und dann ist ja Wout Weghorst da, unsere Nummer 9. Und es steht 1:0 für den VfL Wolfsburg durch Wout Weghorst. Aber schönes Spiel von Maximilian Arnold, muss man sagen. Und absolut, absolut. Schöner Rückpass auch und wieder gut gelaufen. Also einstudierte Situation, ja, schön durchgesteckt. Ja, so hat es geklungen bei Wölfe Radio Arena Live. Roy Preger und ich am Mikro, da haben wir gedacht, ist noch alles gut. Super rausgespieltes Tor, eins der schönsten für mich in der Saison, finde ich, weil das halt so ja perfekt in diesen Spielstil, der VfL Wolfsburg verkörpern soll, gepasst hat. Diesem schönen Pass von Maximilian Arnold auf Renato Steffen und dann der Abschluss von Wout war auch dann spitze. Und dann, ja, spielst du halt quasi so weiter, machst das 2-0. Machst das 3-0, kriegst es zurückgepfiffen. Für mich Schlüsselstelle des Spiels, Timo, für dich auch? Ja, also das erste war ja, wo es der Ball drin war und wir dann Elfmeter bekommen haben. Genau, ja, das ist dann zum 2-0 gewesen. Ja, das finde ich, das passiert so. Das ist vielleicht dann in dem Moment ein bisschen komisch, dass man dann nicht sagt, so Tor geht vor oder so. Ach nee, es war ja abseits, okay. Sonst hätte ja wahrscheinlich das Tor. Genau. Aber es geht. Ja, die Schlüsselszene war für mich so ein bisschen das Ding mit der Hand da. Ne? Ich meine, die Regel ist, wie die Regel ist. Und ich finde die Regel eigentlich auch okay und auch gut, weil sie halt, ich sag mal, konsistent ist so und weil es für alle eigentlich gleich redet. Wobei man dabei im Gladbach-Spiel natürlich jetzt auch so ein bisschen sagen kann. Darauf wollte ich hinaus. Weißt du eigentlich, also ich weiß halt tatsächlich nicht, wie. Das ist ja so ein bisschen die Frage, also die haben das ja dann nochmal analysiert dort in der Halbzeit und da war ja zwischendurch, also zwischen dem Handspiel und dem Tor war ja kein Wolfsburger mehr am Ball. Müsste man das dann nicht abpfeifen oder gibt es da eine zeitliche Grenze? Ich weiß das nicht. Also du kannst das Tor zurücknehmen, bis angestoßen ist. Also bis dahin konnten die das halt überprüfen. Mir ist es nicht aufgefallen, ob sie es gemacht haben, aber du hast es genau richtig gesagt. Geprüft wurde es wohl schon, nur der Punkt, es heißt ja, wenn irgendwer von der Mannschaft in unmittelbarem Vorgriff auf das Tor den Ball mit der Hand berührt hat, egal ob er oder nicht, wird das Tor okay. Zurückgeführt. So. Ach, darauf willst du hinaus, dass quasi bei der Torbeteiligung ein Handspiel vorher gewesen ist. Ich glaube, soweit haben die nicht gedacht, aber das ist ein interessanter Ansatz. Naja, das war ja auch eine Diskussion, auch in Wolfsburg, wo man ja auch sagen muss, ich meine bei uns, das ist beides keine Absicht, also das Handspiel von Gladbach und unser Handspiel gegen, das waren natürlich beides keine absichtlichen Handspiele und ich sag mal jetzt im Sinne des Sportes, hätte man einfach beide Tore zählen müssen. Nur die Frage ist, warum zählt jetzt das eine Tor und das andere nicht? Genau. Natürlich ist es so, dass eine relativ große zeitliche Differenz zwischen dem Tor jetzt von Gladbach, also zwischen dem Handspiel und der Torerzielung war. Und das ist natürlich dann wirklich ein bisschen blöd, wenn du halt dann sagst, da können wir nicht gehen, weil da hinten irgendwie am 16er ein Handspiel war. Aber wenn die Regel nun mal so ist, dann muss ich sagen, verstehe ich nicht, warum man das Tor der Gladbacher, das 1-0, nicht zurücknimmt. Aber vielleicht kann mich da ja auch jemand belehren und sagen, das sind nur 10 Sekunden oder wenn der Ball über die Mittellinie, vielleicht gibt es ja irgendeine Regel, ich weiß es nicht. Es kann nur sein, dass es in unmittelbarer Abfolge der Torerzielung sein muss. Aber ich gehe sogar noch weiter. Ich bin sogar der Meinung, das Handspiel von Daniel Ginzek ist keins. Und da bin ich auch bei Wölfe Radio Arena Live zusammen mit Roy richtig aus dem Sattel gegangen. Das hören wir uns auch eben nochmal. Das ist eine Entscheidung, liebe Freunde. Das war eigentlich nicht so gedacht, dass das Handspiel, dass die Handspielregel so geändert wird, dass sowas bei rauskommt. Weil das ist echt lächerlich, liebe Schiedsrichter, wenn das so zurückgepfiffen wird. Also das ist wirklich ein Unding, damit wir das Tor nicht bekommen. Und gerade für Daniel. Daniel ist ja schon das zweite Tor aberkannt worden jetzt. Klar, das erste wegen Abseits. Das war auch korrekt gewesen, aber das jetzt hier, wegen diesem Handspiel, faul vielleicht davor faul, aber selbst dieser kleine Schubser, ja, kann jetzt Tor geben. Nein, das war kein Foul vorher aus meiner Sicht. Er setzt sich gegen zwei Leute durch und dann beim Kopfball köpft er sich den Ball. Ich sag's nochmal, also wenn er heute Morgen noch bei der Maniküre gewesen wäre, wäre es ein reguläres Tor gewesen. Ja, aber so sind ihm die langen Fingernägel werden ihm da zum Verhängnis. Denn ich sag auch ganz ehrlich, wenn solche Sachen zurückgepfiffen werden, dann können wir aufhören, weil wenn das wirklich nur über die Fingernägel rollt und der Ball auch von der Schulter des Gegners da reingegangen wäre, das ist für mich kein Handspiel. Dafür ist diese Regel nicht gemacht worden, ehrlich gesagt. Naja, sie ist schon dafür gemacht worden, sage ich. Also, wie gesagt, ich finde halt das Problem, diese Handregel, egal wie du es machst, ich meine, wir hatten ja jetzt auch schon viele verschiedene Regelungen und es waren ja alle, bei jeder gab es irgendeine Situation, wo man sagt, das ist doch jetzt scheiße. So, ich meine, wenn du jetzt so sagst, du machst es nach Absicht, dann ist immer, dann haben wir die Diskussion, was ist Absicht, was ist keine Absicht. Klar, bei der Gimcheck-Sache sieht man, das ist natürlich keine Absicht. So, das sieht ein Blinder mit einem Krückstock. Aber es gibt natürlich auch Sachen, wo der Ball dann, wo die Hand so ein bisschen weiter weg ist und die geht auch so ein bisschen zum Ball und dann kommt die Diskussion, ja, ist das jetzt aus der Bewegung oder du kannst einfach dem Spieler nicht ansehen, war es jetzt Absicht oder nicht. Und da kann auch keiner sagen, als Fußballer weiß ich doch, das weißt du nicht. Du siehst es einfach weder auf dem Monitor noch im laufenden Spiel, ist es abseits oder nicht. Und daher finde ich die Regel, so wie wir es jetzt gemacht haben, wenn vorher einer dran war, wird das Tor halt zurückgenommen. Natürlich ist es nicht im Sinne, sage ich jetzt nochmal, des Bewegungsablaufs oder im Sinne des Sportes, aber es ist halt für alle gleich. Ne? Du kannst ja nicht sagen, ja, da hinten war ja Hand und da war nicht. Hand ist dann eben Hand. Ja, aber genau das ist ja der Punkt, dass das so uneinheitlich gehandhabt wird. Ich erinnere an das Spiel gegen Bremen, wo es heißt, es ist kein Elfmeter, nachdem der eine bei der unglücklichen Klärungsaktion sich das Ding selber in die Hand schießt bei den Bremern. Nee, es geht ja nur da gibt's kein... das war ja eine Verteidigung. Richtig, eine Verteidigung, genau, aber das ist mir scheißegal, Timo, das ist mir scheißegal, weil ich verstehe das schon. Es ist aber im Sinne des Sports ist es scheiße, weil das ist, wenn du sagst, Hand ist Hand, dann muss man ganz ehrlich sagen, Handspiel in der Verteidigung, dann muss es da auch Elfmeter geben, weil da war der Ball damit dran. Oder man wird gesagt, oder man muss sagen, auch in der Offensive, wenn sich der Stürmer selber anköpft, wie es bei dem Fall von Ginzek war, ja, dann darf das auch nicht als strafbares Handspiel gewertet werden. Scheißegal, ob daraus ein Tor folgt oder nicht. Also reden wir ja uns um Kopf und Kragen. Also da weiß ja gar nicht keiner mehr, was Sache ist. Ja gut, ich meine, der Grund, warum man das bei diesen Verteidigungssachen nicht genauso macht wie bei den Sturmsachen, ist wahrscheinlich, weil man halt dann wirklich Angst hat, dass die Spieler anfangen, dem Gegner den Ball irgendwie an die Hand zu chippen oder so, was ich jetzt tatsächlich auch nicht für unrealistisch halten würde, dass es dann halt auch tatsächlich so kommen würde. Also ich finde, dass die Handregel so, wie sie jetzt ist, eigentlich okay ist. Ist jetzt meine persönliche Meinung, kann jeder anders sehen. Nur es ist halt, wie gesagt, das ist halt schade jetzt in dieser Situation. Also wie gesagt, ich finde es komplett richtig, dass das Ginzek-Tor zurückgenommen wird, weil die Regel ist mal so. Aber ich finde es komisch, dass das 1-0 der Gladbacher nicht zurückgenommen wird, weil da war auch vorher einer dran. Das war jetzt nicht unmittelbar, klar. Aber die Frage ist halt, was ist unmittelbar? Und ich finde, man könnte einfach die Regel machen, oder vielleicht ist die Regel ja auch so, wenn zwischendurch kein Ballwechsel stattgefunden hat. Der hat nicht stattgefunden, deswegen hätte man das Spiel eigentlich zurücknehmen müssen. Und es wurde ja sogar, jetzt kann man doch mal ganz weit zurückgehen, beim Finale Bayern gegen Frankfurt, beim DFB-Pokal, da gab es ja auch diese Situation, ich glaube vor dem 2-0, wo der Boateng von Frankfurt das Ding auch der Ball an die Hand geprellt ist quasi. Das wurde überprüft, obwohl das auch am Mittelfeld war. Das heißt, da gab es diese Regel noch nicht. Aber selbst da hat man sich schon überlegt, man nimmt es vielleicht zurück, obwohl auch ganz klar war. Deswegen, also da scheint es keine zeitliche Grenze zu geben. Deswegen kann ich die Regelauslegung gegen uns, sag ich jetzt mal, Gladbach nicht so ganz nachvollziehen. Ja, ich finde es in beiden Fällen scheiße, sagen wir es mal so. Und wer weiß, wie das Spiel dann halt auch gelaufen wäre. Aber wenn wir dann also das Spiel einfach auch nicht das, egal ob jetzt. Ich sage mal, eine Spitzenmannschaft oder eine Mannschaft, die in der Europa League will, darf so ein Ding 2-0 einfach nicht mehr aus der Hand geben. Das ist einfach der Punkt. Das ärgert mich viel mehr als dieses Handgeben. Genau, und da sind wir schon richtig beim Thema, nämlich beim Kampf um Europa. Auf dem Weg nach Europa. Ja, Timo, Platz 6 steht auf der Kippe. Je nachdem, während wir die Sendung aufzeichnen, laufen die anderen Spiele noch. Müssen wir mal schauen, wie der VfL hat es sozusagen noch in der eigenen Hand, aber die Chancen sind schlechter geworden, nachdem man ja unnötigerweise das Spiel aus der Hand gibt gegen Freiburg und dann sich so präsentiert gegen Gladbach. Das könnte nochmal eng werden. Naja, das wird eng, ne? Das muss man ganz klar so sagen. Ich meine, also Frankfurt hat gerade das 2-0 gemacht. Das heißt, der Druck, sage ich jetzt mal, also gegen Schalke, der Druck den wir haben, gegen Schalke gewinnen zu müssen, der steigt natürlich gefühlt dadurch, weil man natürlich sieht, was Schalke eigentlich eine schlechte Truppe ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir ein klassischer Aufbaugegner sind. Aber wir wissen ja alle, gegen wen Schalke das erste Mal gewinnen wird in dieser Saison. So ungefähr. Also, und wenn man sieht, was die sich da zusammenkicken und jetzt auch schon wieder hier relativ sang- und klanglos wahrscheinlich das Spiel dann auch am Ende verlieren werden hier, dann denke ich, dann muss ich schon sagen, wird mir schon ein bisschen anders, wenn ich an das Spiel denke, weil ich dann wirklich Angst habe, dass wir wieder der Club sind, der dann an dem Spieltag eben nicht da ist, wo wir sein müssen und das Spiel dann verlieren. Also, dass das Spiel gegen Schalke natürlich entscheidend sein wird, ist vollkommen klar. Ich glaube, wir können nicht davon ausgehen, dass die anderen beiden auch auch, sag ich jetzt mal, alles verlieren, wenn wir die beiden letzten Spiele verlieren sollten. Da sollten wir nicht drauf bauen, da baut auch keiner drauf. Und ja, man muss das Spiel einfach gewinnen, ist einfach so. Schaffen wir es nach Europa? Naja, ich glaube, unter Platz 7 werden wir wahrscheinlich nicht mehr fallen. Ich gucke mal hier kurz mir die Tabelle an. Ja, ich denke mal, unter Platz 7 werden wir wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, nicht fallen. Ich glaube, Hoffenheim spielt auch noch gegen Bayern. Es gibt immer die Diskussion, wird man lieber Achter als Siebter, so ungefähr. Also ich glaube schon, dass wir die Europa League schaffen, ob über Qualifikation oder Platz 6. Aber ich kann zum jetzigen Zeitpunkt, also wenn ich jetzt Geld setzen müsste, ich würde nicht darauf setzen, ob wir Sechster oder Siebter werden. Ich könnte nicht entscheiden, aber das macht es ja auch so spannend, dann gegen Schalke. Ja, und wie wir das Spiel gegen Schalke angehen werden, beziehungsweise dann auch ja vielleicht sogar die Chance haben, dort zu gewinnen, weil die Schalker ja wirklich nicht drauf sind, nicht besonders gut drauf sind, das bespreche ich jetzt mal mit einem Kollegen von der anderen Seite, vom FC Schalke 04, beziehungsweise einem Fan. Und das hören wir uns jetzt mal an. Kombinationsspiel. Ja, und das Kombinationsspiel im Wölferadio spiele ich mit meinem Experten für den FC Schalke 04 und das ist von der Bass 04 App und auch Autor des Buches Mythos Königsblau, der Raphael Wiesweg. Raphael, grüß dich. Grüß dich, vielen Dank für die Einladung. Ja, du klingst doch relativ fröhlich, aber wir sprechen ja nach dem Spiel gegen Frankfurt, was mal wieder mit einer Niederlage für S04 geendet hat. Ich habe es jetzt nicht gesehen, weil ich logischerweise auch parallel die Sendung gemacht habe, aber was denn verdient? Ja, absolut, unterm Strich schon. Also Schalke hat sich zwar in der zweiten Halbzeit gesteigert, nach einer sehr, sehr schlechten ersten Halbzeit. Da hätte Frankfurt auch schon höher führen können, wenn nicht sogar müssen. Ging ja dann mit einem 1-0 in die Halbzeit. Dann hat Schalke umgestellt, taktisch auf Raute. Und damit kam Schalke besser zurecht, beziehungsweise Frankfurt schlechter. Schalke hat dann trotzdem das 2-0 sehr schnell kassiert, weil sie unaufmerksam waren. Und dann kamen sie nochmal durch einen Anschlusstreffer zurück, aber unterm Strich war die Niederlage verdient, auch wenn Schalke nochmal die Chance auf den Ausgleich hatte. Aber ich glaube, das wäre zu viel des Guten gewesen. S04 spielt eine Rückrunde zum Vergessen, kann man ja wirklich auch so deutlich sagen. Woran liegt es denn aus deiner Sicht überhaupt? Ich habe fast befürchtet, dass du mich das fragen wirst. Ja, war klar, ne? Wenn ich das ganz genau wüsste, ich glaube, dann stünde ich anstelle von David Wagner da an der Seitenlinie. Ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Die Verletzungsproblematik ist meiner Meinung nach mit die größte. Gegen Frankfurt haben schon wieder 9 Spieler gefehlt. Schon vor der Corona-Pause fehlten über viele Wochen oder Monate bis zu 7 Spieler. Und ich will jetzt nicht sagen, dass davon alles Stammspieler definitiv gewesen wären, aber immer locker mindestens die Hälfte. Und wenn dann über 3/4 der Saison einfach so viele wichtige Spieler wegbrechen, dann kannst du einfach nicht das Level halten, das Schalke in der Hinrunde hatte, wo Schalke wirklich sehr gut gespielt hat. Das darf man wirklich nicht vergessen. Und ich glaube, das hat zumindest gezeigt, wozu die Mannschaft in der Lage ist. Das ist aber in der Tat nur ein Grund. David Wagner hat sicherlich auch Fehler gemacht, das fängt hinten an bei der Torwartdiskussion, da hat er sich ein Eigentor mitgeschossen, das fing ja schon eigentlich im Sommer an, Nübel die Kapitänsbinde zu geben, wie wir jetzt alle im Nachhinein wissen, war das eigentlich nur, um ihm vielleicht nochmal ein Zeichen zu geben, bleib doch tatsächlich und wechsel nicht zum FC Bayern, weil kaum war der Wechsel bekannt gegeben, wurde ihm die Binde wieder weggenommen, dann hat er sogar schlechte Leistung gezeigt, ist aus dem Tor gekommen, Schubert hat gespielt, dann war Schubert schlecht, dann musste Nübel wieder rein. David Wagner hat dann auch taktische Fehler meiner Meinung nach gemacht, dann teilweise auf falsches Personal gesetzt, auch wenn nicht mehr viel Personal übrig war. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Unterm Strich, David Wagner war immer ehrlich und hat in der Hinrunde schon gesagt, wir werden nicht in die Europa League ziehen, obwohl Schalke da ja Fünfter war zwischenzeitlich und beste Chancen darauf hatte. Ich glaube, dass die Fehler noch weiter in der Vergangenheit liegen, einfach in der Transferpolitik des FC Schalke 04, weil es ist kein Zufall, dass Schalke jetzt zum dritten Mal in den vergangenen 4 Jahren den Europapokal verpassen wird und auch erneut wahrscheinlich nur einen 2-stelligen Tabellenplatz erreicht. Das sind ja eindeutige Indizien dafür, dass es jetzt nicht nur in dieser Saison ein Ausrutscher ist. Du wirst es wahrscheinlich auch noch bestens wissen, vor einem Jahr oder vor etwas mehr als einem Jahr steckte Schalke auch schon im Abstiegskampf. Und dass sie jetzt nicht im Abstiegskampf stecken, haben sie nur der guten Hinrunde zu verdanken. Viel Unruhe ist ja traditionell bei Schalke so, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber im Moment, irgendwie gerade auch jetzt mal abseits vom Sportlichen, war ja, was ja meistens dann auch für die Unruhe sorgt, Trainerdiskussion, Spielerdiskussion etc. Aber drumherum ist auch einiges los. Ich frage mal jetzt direkt, wie viel Spaß macht es momentan, Schalke-Fan zu sein? Ja, gar keinen, glaube ich. Ich habe da zwar durch die vergangenen Jahre eine gewisse berufliche Distanz so aufgebaut. Ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr dieser Anhänger, wie ich es vielleicht als Kind oder als Jugendlicher war. Aber unabhängig davon wollen ja auch meine Kollegen und ich schon Spaß auch an der Arbeit haben. Ich denke, ganz egal, in welcher Branche man da ist, das wird sicherlich jeder über sich und seinen Job sagen. Und das macht überhaupt gar keinen Spaß. Du hast es schon angedeutet, dass Schalke eine katastrophale Rückrunde spielt. Sie haben einfach seit 14 Spielen nicht mehr gewonnen. Also das musst du natürlich erstmal schaffen. Das ist ein Negativrekord für die Vereinsgeschichte. Und selbstverständlich macht es da überhaupt keinen Spaß. Und zwar nicht nur, weil Schalke einfach gar nicht mehr gewinnt, sondern es ist ja auch vor allem die Art und Weise, wie Schalke spielt. Also selbst wenn du die heftigen Klatschen mal ausklammerst gegen Bayern München, RB Leipzig und BVB und selbst in Köln haben sie 0-3 verloren. Selbst jetzt nach der Corona-Pause, wenn sie mal knapp verloren oder unentschieden gespielt haben gegen Union Berlin, war eigentlich nur die erste Halbzeit gegen Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende mal wieder etwas, was nach Schalke und Fußball aussah. Und das kann es natürlich nicht sein, selbst wenn du nicht mehr die Ambition hast, vielleicht unter die ersten fünf dazuzugehören. So wie Schalke sich präsentiert, ist es ja überhaupt nicht lustig. Also natürlich kommt dann auch dazu, und das ist auch die Frage, ob das nicht auch dann einen Druck oder, sag ich mal, Nachhall auf das Sportliche haben muss. Also das sind ja Ereignisse in dieser Saison bei Schalke, auch abseits des Platzes, das reicht ja normalerweise für mehrere Jahre. Ich zitiere da nur mal ein paar Sachen oder hole ein paar Sachen raus. Die Rassismusvorwürfe gegen Tönnies. Dann hat man eine Corona-Situation, wo Harita gegen die Hygieneauflagen verstößt. Dann hast du, ja ich sag mal, eine Diskussion, Schalke steht kurz vor der Pleite. Dann kommt so unglückliche Öffentlichkeitsgeschichten dazu oder Öffentlichkeitsarbeit wie diese Härtefälleanträge. Dann hast du so etwas, den Ausschluss für die Busfahrer, jetzt ganz aktuell in der Fabrik von Tönnies gibt es Corona-Fälle. Das kann doch nicht spurlos auch an der Mannschaft oder generell an diesem Verein alles vorbeigehen. Nee, kann es auch nicht. Wobei ich dich in einem Punkt korrigieren würde, das ist nicht unglücklich, so vor allem die letzten Punkte, die du mit aufgegriffen hattest, rund um diesen Härtefallantrag oder der Rausschmiss der Busfahrer, das ist einfach unprofessionell und das hat gar nichts mehr mit ja, erster Liga oder überhaupt einen professionellen Handeln zu tun. Die Bundesliga-Clubs sind ja längst nicht mehr nur Vereine, sondern Unternehmen, in denen es um Millionen geht. Also nur mal ein paar Zahlen. Schalke hat trotz der Probleme in den vergangenen Jahren im letzten Geschäftsjahr 250 Millionen Euro Umsatz gehabt, hat ein Personaletat von knapp unter 100 Millionen Euro. Und dann erwartest du eigentlich, dass der Club auch auf anderen Ebenen entsprechend geführt wird und mit dem besten Personal besetzt ist. Und das ist aber leider schon länger nicht mehr der Fall gewesen. Und deswegen führt es auch zu solch großen Problemen hinter der Mannschaft, die meiner Meinung nach definitiv davon beeinflusst wird und die auch zu weiteren Entscheidungen auch führt. Der Mediendirektor ist nicht mehr Mediendirektor Thomas Spiegel. Ich weiß von Mitarbeitern auch, die versetzt wurden innerhalb der Abteilung und ich weiß auch von weiteren Mitarbeitern, die schon lange für den Club arbeiten und die dem Club eigentlich eng verbunden sind, dass sie nicht wissen, ob sie noch lange da bleiben wollen, weil sie, und das ist tatsächlich ein Zitat, auch wenn ich die Quelle nicht nennen kann, das Image mit Füßen getreten wird, nur wie sie können derzeit. Oh, da ist ordentlich Feuer unterm Dach. Sportlich läuft's nicht. Zu gewinnen habt ihr in dieser Saison nichts mehr. Könnt ihr quasi abschenken gegen Wolfsburg am Samstag, ne? Ja, selbst wenn nicht, glaube ich, dann könnte Schalke versuchen, sich zu strecken, so viel zu strecken, wie sie wollen. Sie werden gegen die Wölfe nicht groß was ausrichten können. Ich weiß noch nicht mal, ob Wolfsburg dann unter dem Strich hoch gewinnen wird, weil, wie gesagt, Schalke bis auf die Ausrutscher gegen die Top-Teams häufig knapp verliert, aber sie sind einfach nicht in der Lage, da irgendwie zu konkurrieren. Daniel Caligiuri, den kennt ihr ja auch bestens noch in Wolfsburg, er hat zwar von seiner Gelbsperre zurück, aber jetzt zum Beispiel hat Bosdogan gegen Frankfurt die gelb-rote Karte gesehen, ist eigentlich U19-Kapitän und war gar nicht erst für den Profikader zu Beginn der Saison vorgesehen. Musste jetzt linkes Mittelfeld spielen, 2 Spiele lang, obwohl er zentraler Mittelfeldspieler ist. Ein Timo Becker, der normalerweise Abwehrspieler ist, hat gegen Leverkusen linkes Mittelfeld gespielt, gegen Frankfurt dann rechtes Mittelfeld begonnen. Also du erahnst dadurch schon eigentlich, mit welchen Personalproblemen Schalke zu tun hat. Und die werden sich nicht großartig in Wolfsburg verändern. Und deswegen, selbst wenn Schalke sich streckt, werden sie in Wolfsburg nichts holen können. Das heißt, ich merke, das Spiel ist ja in Gelsenkirchen, ich merke, dass die, die Erwartungen ans Spiel sind also nicht besonders groß. Mit was für einem Spiel rechnest du denn dann? Ja, offenbar mit einem Spiel in Wolfsburg und nicht in Gelsenkirchen. Gut, dass wir wenigstens einen hier haben, der Ahnung hat von der Materie. Ja gut, jetzt könnte ich natürlich gehässig sein und sagen, es spielt keine Rolle, ob die beiden in einer leeren Veltins-Arena oder in Wolfsburg vor Zuschauern. Ah, ja, komm, ihr seid so gebeutelt gerade, den lasse ich dir durchgehen. Ja, ich wollte gerade sagen, den musst du mir vielleicht verzeihen. Ja, also was ich zumindest tatsächlich damit sagen kann und will, ist, dass es tatsächlich eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt, ob jetzt Schalke zu Hause spielt oder in Wolfsburg. Weil sie kriegen einfach nichts auf die Kette. Ich rechne damit, dass sie sich nach Kräften wehren werden. Weil das muss man ihnen zumindest sagen, die Truppe, die auf dem Platz stand gegen Frankfurt, der konntest du nicht vorwerfen, dass sie nicht alles versucht hat. Es war aber auch die jüngste Startelf seit 9 Jahren. Mit einer Auswechslung in der Halbzeit wurde dann das Alter nochmal verjüngt. Also wir sprechen dann hier von einem Durchschnittsalter von ungefähr 20. Da kannst du dir also schon in etwa vorstellen, was da auf die Wölfe zukommt. Und dementsprechend, wenn du halt Spieler aus der U23 und U19 in deinem Team hast, kannst du zwar erwarten, dass sie alles dagegen halten, aber selbst wenn dann auch noch gestandene Profis neben ihnen stehen, ist da kein großartiger Kombinationsfußball möglich. Deswegen spielerisch wird Wolfsburg nicht gefordert sein. Sie werden aber zumindest damit rechnen müssen, dass Schalke bissig ist, auch wenn sie das in Frankfurt in den ersten 45 Minuten gar nicht gezeigt haben. Dann hoffe ich, dass die Spieler des VfL Wolfsburg jetzt dich nicht gehört haben hier im Wölferadio und das Ganze auf die leichte Schulter nehmen, denn es würde zum VfL passen, auch in dieser Saison, wenn man dann auch gegen so eine Schalker Mannschaft dann doch das Nachsehen haben könnte. Traust du dich denn einen Tipp? Ja, ich traue mich, wobei ich dir jetzt schon sage, dass ich nicht gut tippe diese Saison generell, nicht nur was die Schalke-Spiele angeht. Also sie werden definitiv nicht gewinnen und es ist schwer vorstellbar, wie Schalke eigentlich auch immer Tore schießt. Du hast es mitbekommen, gegen Leverkusen 11 Meter, gegen Frankfurt war es ein Kopfball nach einer Freistoßflanke, also mehr Standardsituationen geht da eigentlich auch nicht. Da hole ich dich vielleicht kurz ins Boot. Wie gut ist der VfL Wolfsburg bei Standardsituationen? Ja, zu Beginn der Rückrunde miserabel und dann hat man sich stabilisiert. Also insgesamt kann ich dir da gar keine verlässliche Auskunft drüber geben. Also es ist immer, nach Standards ist immer was drin gegen den VfL, sagen wir es mal so. Okay, aber wenn du sagst, die Wölfe haben sich stabilisiert, dann hat er offenbar Schalke auch da keine Chance, ein Tor zu schießen. Also ich gehe von einem 0-1 oder 0-2 aus. Ja, also definitiv eine Heimniederlage. Ja, wäre für uns sehr wichtig, denn da geht es ja doch tatsächlich um Europa. Für Schalke geht es um nichts mehr und mit erstmal darum, ganz viele Brände, vor allen Dingen auch intern, zu löschen. Darüber habe ich gesprochen mit Raphael Wiesweg von der Bass04-App und Autor des Buches Mythos Königsblau. Und wie ihr gehört habt, mein Experte hier im Wölferadio für Königsblau, natürlich für Schalke 04. Danke dir für das Gespräch. Danke dir, Lenny. Der Eintracht-Braunschweig-Witz der Woche. Ein Eintracht-Braunschweig-Fan steht vor Gericht und der Richter fragt, Angeklagter, möchten Sie sich zur Sache äußern? Und da sagt der Eintracht-Braunschweig-Fan, nein, aber ich möchte feststellen, dass ich kein Krimineller bin. Ich wollte mit dem Drogenverkauf nur Geld verdienen, wie meine Partner auch. Faninfos. Der ein oder andere wird es vielleicht vergessen haben, aber ja, wir spielen tatsächlich auch diese Saison noch in der Europa League. Und zwar gegen Donetsk steht ja noch das Rückspiel an. Dürfen wir nicht vergessen, wird voraussichtlich, so die UEFA, am 5. oder 6. August stattfinden. Noch ist nicht ganz klar, wo das Ganze der Fall sein wird. Also es kann auch noch die Ukraine werden. Fest steht aber wohl, dass die Viertelfinalpartien als auch Halbfinale, Finale so in Turnierform wohl stattfinden, dann in Köln, Duisburg oder Düsseldorf oder Gelsenkirchen sogar dann auch stattfinden werden. Aber dafür muss der VfL sich, glaube ich, erstmal dann auch qualifizieren. Für unsere Dauerkartenbesitzer ist es vielleicht mal ganz interessant, auch nochmal auf die Homepage des VfL zu gehen. Da geht es um die Dauerkarten für die Saison 2020-2021. Da ja, geht es um die Erstattungsoptionen, wenn zum Beispiel Spiele nicht stattfinden. 5 verschiedene Varianten gibt es da zur Auswahl. Ist mir jetzt ein bisschen zu kompliziert, das alles aufzulisten, aber für einen, der eine Dauerkarte hat, sollte dann auf alle Fälle nochmal schauen, denn Verkaufsphase beginnt 25. Juni bis 5. Juli und das ist ja dann für den einen oder anderen doch durchaus interessant, gerade auch was das Thema Umsetzung oder auch ja, die entsprechende Nutzung oder entsprechend Verkauf oder Einkauf, Erwerb von Dauerkarten angeht. Deswegen gerade auch beim Thema Covid-19 oder Corona ist das ja für uns ganz wichtig, wie es dann auch mit den Dauerkarten weitergeht. Klickt euch da rein für die entsprechenden Informationen. Und Wölfe Radio Arena Live ist natürlich auch wieder am Start für euch. Aus dem Fansaal des VfL kommentieren Malte und Jan das Spiel gegen Schalke 04 und da gerne einschalten. Und zwar am Samstag ab 15.15 Uhr. Der VfL Podcast. Ja, bei mir immer noch im Wölferradio, Wolfsblock-User Timo. Schön, dass du dabei bist, auch für deinen Input heute. Aber schon einiges durchdiskutiert. Was glaubst du, am Ende wird es gut ausgehen für den VfL in dieser Saison oder ja, sind wir dann eher unzufrieden mit dem Saisonverlauf? Ja, also wir sind ja Fußballfans und wir müssen ja optimistisch sein, sonst brauchen wir uns das ja auch nicht angucken, wenn wir von vornherein glauben, man schafft es eh nicht. Das ist ja die Wahrheit, man guckt sich das Spiel ja an, weil man, wenn man nicht gerade gegen Bayern spielt, auch nicht weiß, wie es ausgeht. Und natürlich, ich meine, letzten Endes haben wir es immer noch in der eigenen Hand, man braucht jetzt ja auch nicht den Teufel an die Wand malen. Und ich glaube schon, dass die Saison am Ende ein gutes Ende nimmt, weil das sind einfach genau diese Situationen, die uns einfach traditionell liegen. Das ist einfach so. Also ich kann mich an keinen, auch wenn es natürlich jetzt nicht ums Überleben geht, so, aber also ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo es mal um was geht, wo wir schlecht aus der Nummer rausgekommen sind. Deswegen schaffen wir es auch diesmal, ob jetzt 6. oder 7., das ist halt die Frage. Und 7. wäre ich halt wirklich sehr, sehr ungern. Ne? Also einfach gegen Schalke gewinnen und dann ist ja fast schon sicher. Ja, dein Wort in ja, den Gehörgang der Mannschaft, dass das alles so funktioniert. Wir drücken natürlich alle Daumen. Das war's mit der Wölferadio-Ausgabe für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Gast, Wolfsburg-User Timo. Ja, vielen Dank. Und hoffe natürlich, euch hat es auch gefallen, die Sendung. Und schreibt mir wie immer eure Meinung dazu im Wolfsblog, aber auch über die sozialen Netzwerke. Und ja, hoffentlich werden wir es dann auch so erfolgreich zu Ende bringen, wie Timo es optimistisch prognostiziert hat. Also da hoffen wir natürlich, dass das alles so dann hinhaut. Und dann werden wir es auch sehen am Samstag. Wie gesagt, Wölfe Radio Arena Live bin ich ja nicht am Start, aber die Kollegen werden das dann übernehmen. Und dann hoffe ich, dass ihr einschaltet, wer da das alles durch die grün-weiße Brille serviert bekommen möchte. Und bis dahin, ja, drücken wir natürlich die Daumen und sag, was ich immer sage am Ende, bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht, mein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Ich kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Immer nur der VfL. Nur der VfL.